Lesen Sie jetzt Aufgabe 12. Hallo Gerhard, kannst du mir helfen? Ja, was ist los? Wieder Probleme mit dem Computer? Nein, du hast mir ja geholfen. Der geht jetzt wieder. Nur macht jetzt mein Drucker Probleme. Kann ich zu dir kommen und bei dir etwas drucken? Natürlich, nur im Moment ist es schlecht. Ich muss gleich weg. Ich rufe dich über mein Handy an, wenn ich wieder zu Hause bin.